Sentenzen 61 bis 90 von Handorakel und Kunst der Weltklugheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Handorakel und Kunst der Weltklugheit von Balthasar Gracian. Übersetzt von Arthur Schopenhauer. Sentenzen 61 bis 90. 61. Das Höchste in der höchsten Gattung, ein gar einziger Vorzug bei der Menge und Verschiedenheit der Vollkommenheiten. Es kann keinen großen Mann geben, der nicht in irgendetwas alle andern überträfe. Mittelmäßigkeiten sind kein Gegenstand der Bewunderung. Die höchste Trefflichkeit in einem hervorstechenden Berufe kann allein uns aus der Menge der gewöhnlichen herausheben und unter die Zahl der seltenen versetzen. Ausgezeichnet sein in einem geringen Berufe heißt etwas sein in dem, was wenig ist, was es am angenehmen voraus haben mag, büßt es am rühmlichen ein. Das höchste Leisten und in der vorzüglichsten Gattung drückt uns gleichsam einen Souveränitätscharakter auf, gebietet Bewunderung und gewinnt die Herzen. 62. Sich guter Werkzeuge bedienen. Einige wollen, dass die Nichtswürdigkeit ihrer Werkzeuge ihren eigenen Scharfsinn zu verherrlichen diene. Eine gefährliche Genugtuung, welche vom Schicksal eine Züchtigung verdient. Nie hat die Trefflichkeit des Ministers die Größe seines Herrn verringert. Vielmehr fällt der Ruhm des Gelungenen stets auf die Hauptursache zurück, wie auch beim Gegenteil der Tadel. Die Fama hält sich immer an die Hauptpersonen. Sie sagt nie, der hatte gute, dieser schlechte Diener, sondern der war ein guter, dieser ein schlechter Künstler. Also wähle man sie, prüfe man sie, denn einen unvergänglichen Ruhm hat man in ihre Hände zu legen. 63. Es ist ein großer Ruhm, der Erste in der Art zu sein, und zwiefach, wenn Vortrefflichkeit dazu kommt. Großen Vorteil hat der Bankier, der mit den Karten in der Hand spielt. Er gewinnt, wenn die Partie gleich ist. Mancher wäre ein Phönix in seinem Beruf gewesen, hätte er keine Vorgänger gehabt. Die Ersten jeder Art gehen mit dem Majorat des Ruhms davon. Den übrigen bleiben eingeklagte Alimente. Was sie auch immer tun mögen, so können sie den gemeinen Flecken, Nachahmer zu sein, nicht abwaschen. Nur der Scharfsinn außerordentlicher Geister bricht neue Bahnen zur Auszeichnung, und zwar so, dass für die dabei zu laufende Gefahr die Klugheit gut sagt. Durch die Neuheit ihres Unternehmens haben Weise einen Platz in der Matrikel der großen Männer erworben. Manche mögen lieber die Ersten in der zweiten Klasse als die Zweiten in der Ersten sein. 64. Übel vermeiden und sich Verdrießlichkeiten ersparen ist eine belohnende Klugheit. Vielen weiß die Vorsicht aus dem Wege zu gehen. Sie ist die Lucina des Glücks und dadurch der Zufriedenheit. Schlimme Nachrichten soll man nicht überbringen, noch weniger empfangen. Den Eingang soll man ihnen untersagen, wenn es nicht der, der Hilfe ist. Einige haben nur für die Süßigkeit der Schmeicheleien Ohren, andere nur für die Bitterkeit der üblen Nachrede. Und manche können nicht ohne einen täglichen Ärger leben, wie Mithridat nicht ohne Gift. Ebenfalls ist es keine Regel der Selbsterhaltung, dass man sich eine Betrübnis auf Zeit lebens bereite, um einem andern, und stünde er uns noch so nahe, einmal einen Gefallen zu tun. Nie soll man gegen seine eigene Wohlfahrt sündigen, um dem zu gefallen, der seinen Rat erteilt und aus dem Handel herausbleibt. Und bei jeder Begebenheit, wo dem andern eine Freude, sich selber einen Schmerz bereiten hieße, ist die passende Regel, es sei besser, dass er jetzt betrübt werde, als du nachher und ohne Nachhilfe. 65. Erhabener Geschmack. Er ist der Bildung fähig, wie der Verstand. Je mehr Einsicht, desto größere Anforderungen, und werden sie erfüllt, desto mehr Genuss. Einen hohen Geist erkennt man an der Erhabenheit seiner Neigung. Ein großer Gegenstand muss es sein, der eine große Fähigkeit befriedigt. Wie große Bissen für einen großen Mund sind erhabene Dinge für erhabene Geister. Die trefflichsten Gegenstände scheuen ihr Urteil, und die sichersten Vollkommenheiten verlässt das Zutrauen. Der Dinge erster Trefflichkeit sind wenige. Daher sei die unbedingte Hochschätzung selten. Durch fortgesetzten Umgang teilt sich der Geschmack allmählich mit, weshalb es ein besonderes Glück ist, mit Leuten von richtigem Geschmack umzugehen. Andererseits soll man nicht ein Gewerbe daraus machen, mit allem unzufrieden zu sein, welches ein höchst albernes Extrem ist, und noch abscheulicher, wenn es aus Affektation, als wenn es aus Verstimmung entspringt. Einige möchten, dass Gott eine andere Welt mit ganz andern Vollkommenheiten schüfe, um ihrer ausschweifenden Fantasie eine Genüge zu tun. 66. Den glücklichen Ausgang im Auge behalten. Manche setzen sich mehr die strenge Richtigkeit der Maßregeln zum Ziel als das glückliche Erreichen des Zwecks. Allein stets wird in der öffentlichen Meinung die Schmach des Misslingens die Anerkennung ihrer sorgfältigen Mühe überwiegen. Wer gesiegt hat, braucht keine Rechenschaft abzulegen. Die genaue Beschaffenheit der Umstände können die meisten nicht sehen, sondern bloß den guten oder schlechten Erfolg. Daher wird man nie in der Meinung verlieren, wenn man seinen Zweck erreicht. Ein gutes Ende übergoldet alles, wie sehr auch immer das Unpassende der Mittel dagegen sprechen mag. Denn zu Zeiten besteht die Kunst darin, dass man gegen die Regeln der Kunst verfährt, wenn ein glücklicher Ausgang anders nicht zu erreichen steht. 67. Beifällige Ämter vorziehen. Die meisten Dinge hängen von fremder Gunst ab. Die Wertschätzung ist für die Talente, was der West für die Blumen, Atem und Leben. Es gibt Ämter und Beschäftigungen, die dem allgemeinen Beifallsrufe offen stehen, und andere, die zwar wichtiger sind, jedoch sich keines Ansehens erfreuen. Jene erlangen die allgemeine Gunst, weil sie vor den Augen aller ausgeübt werden. Diese, wenn sie gleich mehr vom Seltenen und Wertvollen an sich haben, bleiben in ihrer Zurückgezogenheit unbeachtet, zwar geehrt, aber ohne Beifall. Unter den Fürsten sind die Siegreichen die Berühmten. Deshalb standen die Könige von Aragon in so hohen Ehren als Krieger, Eroberer, große Männer. Der begabte Mann ziehe die gepriesenen Ämter vor, die allen sichtbar sind und deren Einfluss sich auf alle erstreckt. Dann wird die allgemeine Stimme ihm unvergänglichen Ruhm verleihen. 68. Es ist von höherem Wert, Verstand als Gedächtnis zu leihen. Umso viel, als man bei diesem nur zu erinnern, bei jenem aufzupassen hat. Manche unterlassen Dinge, die gerade an der Zeit wären, weil solche sich ihnen nicht darbieten. Dann helfe eines Freundes Umsicht auf die Spur des Passenden. Eine der größten Geistesgaben ist die, dass einem sich darbiete, was Not tut. Weil es daran fehlt, unterbleiben manche Dinge, die gelungen wären. Teile sein Licht mit, wer es hat, und bewerbe sich darum, wer dessen bedarf. Jener mit Zurückhaltung, dieser mit Aufmerksamkeit. Man gebe nicht mehr als ein Stichwort. Diese Feinheit ist nötig, wenn der Nutzen des Erweckenden irgend mit im Spiel ist. Man zeige seine Bereitwilligkeit und gehe weiter, wenn mehr verlangt wird. Hat man nun das Nein, so suche man das Ja zu finden, mit Geschick. Denn das meiste wird nicht erlangt, weil es nicht unternommen wird. 69. Sich nicht gemeiner Launenhaftigkeit hingeben. Der ist ein großer Mann, welcher nie von fremdartigen Eindrücken bestimmt wird. Beobachtung seiner selbst ist eine Schule der Weisheit. Man kenne seine gegenwärtige Stimmung und baue ihr vor. Ja, man werfe sich aufs entgegengesetzte Extrem, um zwischen dem Natürlichen und Künstlichen den Punkt zu treffen, wo auf der Waage der Vernunft die Zunge einsteht. Der Anfang der Selbstbesserung ist die Selbsterkenntnis. Es gibt Ungeheuer von Verstimmtheit. Immer sind sie bei irgendeiner Laune, und mit dieser wechseln sie die Neigungen. So immerwährend von einer niederträchtigen Verstimmung am Seile geschleppt, lassen sie sich auf gerade entgegengesetzten Seiten ein. Und nicht bloß den Willen verdirbt dieser ausschweifende Hang, auch an den Verstand wagt er sich. Wollen und Erkennen wird durch ihn verschroben. 70. Abzuschlagen verstehen. Nicht allen und nicht alles darf man zugestehen. Jenes ist also ebenso wichtig, als dass man zu bewilligen wisse. Besonders ist den Mächtigen Aufmerksamkeit darauf dringend nötig. Hier kommt viel auf die Art an. Das Nein des einen wird höher geschätzt als das Ja mancher andern. Denn ein vergoldetes Nein befriedigt mehr als ein trocknes Ja. Viele gibt es, die immer das Nein im Munde haben, wodurch sie den Leuten alles verleiden. Das Nein ist bei ihnen immer das Erste. Und wenn sie auch nachher alles bewilligen, so schätzt man es nicht, weil es durch jenes schon verleidet ist. Man soll nichts gleich rund abschlagen. Vielmehr lasse man die Bittsteller Zug vor Zug von ihrer Selbsttäuschung zurückkommen. Auch soll man nie etwas ganz und gar verweigern, denn das hieße jenen die Abhängigkeit aufkündigen. Man lasse immer noch ein wenig Hoffnung übrig, die Bitterkeit der Weigerung zu versüßen. Endlich fülle man durch Höflichkeit die Lücke aus, welche die Gunst hier lässt, und setze schöne Worte an die Stelle der Werke. Ja und Nein sind schnell gesagt, erfordern aber langes Nachdenken. 71. Nicht ungleich sein, nicht widersprechend in seinem Benehmen, weder von Natur noch aus Affektation. Ein verständiger Mann ist stets derselbe in allen seinen Vollkommenheiten und erhält sich dadurch den Ruf der Gescheitheit. Veränderungen können bei ihm nur aus äußern Ursachen oder fremden Verdiensten entstehen. In Sachen der Klugheit ist die Abwechslung eine Hässlichkeit. Es gibt Leute, die alle Tage andere sind. Sogar ihr Verstand ist ungleich, noch mehr ihr Wille und bis auf ihr Glück. Was gestern das Weiße ihres Ja war, ist heute das Schwarze ihres Nein. So arbeiten sie beständig ihrem eigenen Kredit und Ansehen entgegen und verwirren die Begriffe der andern. 72. Ein Mann von Entschlossenheit. Nicht so verderblich ist die schlechte Ausführung als die Unentschlossenheit. Flüssigkeiten verderben weniger, solange sie fließen, als wenn sie stocken. Es gibt zum Entschluss ganz unfähige Leute, die stets des fremden Antriebes bedürfen. und bisweilen entspringt dies nicht sowohl aus Verworrenheit der Urteilskraft, die bei ihnen vielmehr sehr hell ist, als aus Mangel an Tatkraft. Schwierigkeiten auffinden beweist Scharfsinn, jedoch noch größern das Auffinden der Auswege aus ihnen. Andere hingegen gibt es, die nichts in Verlegenheit setzt. Von umfassendem Verstande und entschlossenem Charakter sind sie für die höchsten Stellen geboren, denn ihr aufgeweckter Kopf befördert den Geschäftsgang und erleichtert das Gelingen. Sie sind gleich mit allem fertig, und haben sie einer Welt Rede gestanden, so bleibt ihnen noch Zeit für eine zweite übrig. Haben sie nur erst vom Glück Handgeld erhalten, so greifen sie mit größerer Sicherheit in die Geschäfte. 73. Vom Versehen Gebrauch zu machen wissen. Dadurch helfen kluge Leute sich aus Verwickelungen. Mit dem leichten Anstande einer witzigen Wendung kommen sie oft aus dem verworrensten Labyrinth. Aus dem schwierigsten Streite entschlüpfen sie artig und mit Lächeln. Der größte aller Feldherren setzte darin seinen Wert. Wo man etwas abzuschlagen hat, ist es eine höfliche List, das Gespräch auf andere Dinge zu lenken. Und keine größere Feinheit gibt es, als nicht zu verstehen. 74. Nicht von Stein sein. In den bevölkertesten Orten hausen die rechten wilden Tiere. Die Unzugänglichkeit ist ein Fehler, der aus dem Verkennen seiner selbst entspringt. Da verändert man mit dem Stande den Charakter, wiewohl es kein passender Weg zur allgemeinen Hochachtung ist. Dass man damit anfängt, allen ärgerlich zu sein. Ein sehenswertes Schauspiel ist ein so unzugängliches Ungeheuer, stets von seiner trotzenden Inhumanität besessen. Die Abhängigen, deren hartes Schicksal will, dass sie mit ihm zu reden haben, treten ein wie zum Kampf mit einem Tiger, gerüstet, mit Behutsamkeit und voll Furcht. Solche Leute wussten, um zu ihren Stellen zu gelangen, sich bei allen beliebt zu machen. Und jetzt, da sie solche innehaben, suchen sie sich dadurch zu entschädigen, dass sie sich allen verhasst machen. Vermöge ihres Amtes sollten sie für viele da sein, sind aber aus Trotz oder Stolz für keinen da. Eine feine Züchtigung für sie ist, dass man sie stehen lasse, indem man ihnen den Umgang und mit diesem die Klugheit entzieht. 75. Sich ein heroisches Vorbild wählen, mehr zum Wetteifer als zur Nachahmung. Es gibt Muster der Größe, lebendige Bücher der Ehre. Jeder stelle sich die Größten in seinem Berufe vor, nicht sowohl, um ihnen nachzuahmen, als zur Anspornung. Alexander weinte nicht über den begrabenen Achilles, sondern über sich, dessen Ruhm noch nicht recht auf die Welt gekommen war. Nichts erweckt so sehr den Ehrgeiz im Herzen als die Posaune des fremden Ruhms. Eben das, was den Neid zu Boden wirft, ermutigt ein edles Gemüt. 76. Nicht immer Scherz treiben. Der Verstand eines Mannes zeigt sich im Ernsthaften, welches daher mehr Ehre bringt als das Witzige. Wer immer scherzt, ist nie der Mann für ernste Dinge. Man stellt ihn dem Lügner gleich, sofern man beiden nicht glaubt, indem man beim einen Lügen, beim andern Possen besorgt. Nie weiß man, ob er bei Vernunft spricht, welches so viel ist, als hätte er keine. Nichts geziemt sich weniger als das beständige Schäkern. Manche erwerben sich den Ruf, witzige Köpfe zu sein, auf Kosten des Kredits für gescheite Leute zu gelten. Sein Weilchen mag der Scherz haben, aber alle übrige Zeit gehöre dem Ernst. 77. Sich allen zu fügen wissen. Ein kluger Proteus, gelehrt mit dem Gelehrten, heilig mit dem Heiligen. Eine große Kunst, um alle zu gewinnen, denn die Übereinstimmung erwirbt Wohlwollen. Man beobachte die Gemüter und stimme sich nach dem eines jeden. Man lasse sich vom Ernsten und vom Jovialen mit fortreißen, indem man eine politische Verwandlung mit sich vornimmt. Abhängigen Personen ist diese Kunst dringend nötig, aber als eine große Feinheit erfordert sie viel Talent. Weniger schwer wird sie dem Manne, dessen Kopf in Kenntnissen und dessen Geschmack in Neigungen vielseitig ist. 78. Kunst im Unternehmen. Die Dummheit fällt allemal mit der Türe ins Haus, denn alle Dummen sind verwegen. Dieselbe Einfalt, welche ihnen die Aufmerksamkeit, Vorkehrungen zu treffen, benimmt, macht sie nachher gefühllos gegen den Schimpf des Misslingens. Hingegen gehen die Klugen mit großer Vorsicht zu Werke. Ihre Kundschafter sind Aufpassen und Behutsamkeit. Diese gehen forschend voran, damit man ohne Gefahr auftreten könne. Jede Verwegenheit ist von der Klugheit zum Untergang verurteilt, wenn auch bisweilen das Glück sie begnadigt. Mit Zurückhaltung muss man vorschreiten, wo tiefer Grund zu fürchten ist. Die Schlauheit gehe spürend voran, bis die Vorsicht allmählich Grund und Boden gewinnt. Heutzutage sind im menschlichen Umgang große Untiefen. Man muss bei jedem Schritt das Senkblei gebrauchen. 79. Joviales Gemüt. Wenn mit Mäßigung, ist es eine Gabe, kein Fehler. Ein Gran Munterkeit würzt alles. Die größten Männer treiben auch bisweilen Possen, und es macht sie bei allen beliebt. jedoch verlieren sie dabei nie die Rücksichten der Klugheit noch die Achtung vor dem Anstand aus den Augen. Andere wiederum helfen sich durch einen Scherz auf dem kürzesten Wege aus Verwickelungen. Denn es gibt Dinge, die man als Scherz nehmen muss, und bisweilen sind es gerade die, welche der andere am ernstlichsten gemeint hat. Man legt dadurch Friedfertigkeit an den Tag, die ein Magnet der Herzen ist. 80. Bedacht im Erkundigen. Man lebt hauptsächlich auf Erkundigung. Das Wenigste ist, was wir sehen. Wir leben auf Treu und Glauben. Nun ist aber das Ohr die Nebentüre der Wahrheit, die Haupttüre der Lüge. Die Wahrheit wird meistens gesehen, nur ausnahmsweise gehört. Selten gelangt sie rein und unverfälscht zu uns, am wenigsten, wenn sie von Weitem kommt. Da hat sie immer eine Beimischung von den Affekten, durch die sie ging. Die Leidenschaft färbt alles, was sie berührt, mit ihren Farben. Bald günstig, bald ungünstig. Sie bezweckt immer irgendeinen Eindruck. Daher leihe man nur mit großer Behutsamkeit sein Ohr dem Lober, mit noch größerer dem Tadler. In diesem Punkt ist unsere ganze Aufmerksamkeit vonnöten, damit wir die Absicht des Vermittelnden herausfinden und schon zum Voraus sehen, mit welchem Fuß er vortritt. Die schlaue Überlegung sei der Wahrdein des Übertriebenen und des Falschen. 81. Seinen Glanz erneuern. Es ist das Vorrecht des Phönix. Die Trefflichkeiten werden alt und mit ihnen der Ruhm. Ein mittelmäßiges Neues sticht oft das Ausgezeichneteste, wenn es alt geworden ist, aus. Man bewirke also seine Wiedergeburt in der Tapferkeit, im Genie, im Glück, in allem. Man trete mit neuen, glänzenden Sachen hervor und gehe wie die Sonne wiederholt auf. Auch wechsle man den Schauplatz seines Glanzes, damit hier das Entbehren, Verlangen, dort die Neuheit, Beifall erwecke. 82. Nichts bis auf die Hefen lehren, weder das Schlimme noch das Gute. Ein Weiser führte auf Mäßigung die ganze Weisheit zurück. Das größte Recht wird zum Unrecht, und drückt man die Apfelsine zu sehr, so gibt sie zuletzt das Bittre. Auch im Genuss gehe man nie aufs Äußerste. Sogar der Geist wird stumpf, wenn man ihn bis aufs Letzte anstrengt, und Blut statt Milch erhält, wer auf eine grausame Weise abzapft. 83. Sich verzeihliche Fehler erlauben, denn eine Nachlässigkeit ist zu Zeiten die größte Empfehlung der Talente. Der Neid übt einen niederträchtigen, frevelhaften Ostrazismus aus. Dem ganz Vollkommenen wird er es zum Fehler anrechnen, daß es keine Fehler hat, und wird es als ganz vollkommen, ganz verurteilen. Er wird zum Argus, um am Vortrefflichen Makel zu suchen, wenn auch nur zum Trost. Der Tadel trifft, wie der Blitz, gerade die höchsten Leistungen. Daher schlafe Homer bisweilen, und man affektiere einige Nachlässigkeiten, sei es im Genie, sei es in der Tapferkeit, jedoch nie in der Klugheit. Um das Misswollen zu besänftigen, dass es nicht berste vor Gift, man werfe gleichsam dem Stier des Neides den Mantel zu, die Unsterblichkeit zu retten. 84. Von den Feinden Nutzen ziehen. Man muss alle Sachen anzufassen verstehen, nicht bei der Schneide, wo sie verletzen, sondern beim Griff, wo sie beschützen. Am meisten aber das Treiben der Widersacher. Dem Klugen nützen seine Feinde mehr als dem Dummen seine Freunde. Das Misswollen ebnet oft Berge von Schwierigkeiten, mit welchen es aufzunehmen die Gunst sich nicht getraute. Vielen haben ihre Größe ihre Feinde auferbaut. Gefährlicher als der Hass ist die Schmeichelei, weil diese die Flecken verhehlt, die jener auszulöschen arbeitet. Der Kluge macht aus dem Groll einen Spiegel, welcher treuer ist als der der Zuneigung, und beugt dann der Nachrede seiner Fehler vor oder bessert sie. Denn die Behutsamkeit wird groß, wenn Nebenbuhlerei und Misswollen die Grenznachbarn sind. 85. Nicht die Manille sein. Es ist ein Gebrechen alles Vortrefflichen, dass sein vieler Gebrauch zum Missbrauch wird. Gerade das Streben aller danach führt zuletzt dahin, dass es allen zum Ekel wird. Zu nichts zu taugen ist ein großes Unglück, ein noch größeres aber, zu allem taugen zu wollen. Solche Leute verlieren durch zu vieles Gewinnen und werden zuletzt allen so sehr zum Abscheu, als sie anfangs begehrt waren. Diese Manillen nutzen die Vollkommenheiten jeder Art an sich ab, und nachdem sie aufgehört haben, als selten geschätzt zu werden, werden sie als gemein verachtet. Das einzige Mittel gegen ein solches Extrem ist, dass man im Glänzen ein Maß beobachte. Das Übermäßige sei in der Vollkommenheit selbst, im Zeigen derselben aber sei Mäßigung. Je mehr eine Fackel leuchtet, desto mehr verzehrt sie sich und verkürzt ihre Dauer. Kargheit im sich zeigen erhält erhöhte Wertschätzung zum Lohn. 86. Übler Nachrede vorbeugen. Der große Haufen hat viele Köpfe und folglich viele Augen zur Missgunst und viele Zungen zur Verunglimpfung. Geschieht es, dass unter ihm irgendeine üble Nachrede in Umlauf kommt, so kann das größte Ansehen darunter leiden. Wird solche gar zu einem gemeinen Spitznamen, so kann sie die Ehre untergraben. den Anlaß gibt meistens irgend ein hervorstechender Übelstand, ein lächerlicher Fehler, wie denn dergleichen der passendeste Stoff zum Geschwätz ist. Oft aber auch ist es die Tücke Einzelner, welche der allgemeinen Bosheit Verunglimpfungen zuführt. Denn es gibt Lästermäuler, und diese richten einen großen Ruf schneller durch ein Witzwort als durch einen offen hingeworfenen, frechen Vorwurf zugrunde. Man kommt gar leicht in schlechten Ruf, weil das Schlechte sehr glaublich ist. Sich rein zu waschen, hält aber schwer. Der kluge Mann vermeide also solche Unfälle und stelle der Unverschämtheit des gemeinen Haufens seine Wachsamkeit entgegen. Denn leichter ist das Verhüten als die Abhilfe. 87. Bildung und Eleganz. Der Mensch wird als ein Barbar geboren, und nur die Bildung befreit ihn von der Bestialität. Die Bildung macht den Mann, und umso mehr, je höher sie ist. Kraft derselben durfte Griechenland, die ganze übrige Welt, Barbaren heißen. Die Unwissenheit ist sehr roh. Nichts bildet mehr als Wissen. Jedoch das Wissen selbst ist ungeschlacht, wenn es ohne Eleganz ist. Nicht allein unsere Kenntnisse müssen elegant sein, sondern auch unser Wollen und zumal unser Reden. Es gibt Leute von natürlicher Eleganz, von innerer und äußerer Zierlichkeit im Denken, im Reden, im Putz des Leibes, welcher der Rinde zu vergleichen ist, wie die Talente des Geistes der Frucht. Andere dagegen sind so ungehobelt, dass alles, was ihr ist, ja zuweilen ausgezeichnete Trefflichkeiten, eine unerträgliche, barbarische Ungeschlachtheit verunstaltet. 88. Das Betragen sei großartig, Erhabenheit anstrebend. Der große Mann darf nicht kleinlich in seinem Verfahren sein. Nie muss man in den Angelegenheiten zu sehr ins Einzelne gehen, am wenigsten, wenn sie verdrießlicher Art sind. Denn obschon es ein Vorteil ist, alles gelegentlich zu bemerken, so ist es doch keiner, alles absichtlich untersuchen zu wollen. Gewöhnlich gehe man mit einer edlen Allgemeinheit zu Werke, die zum vornehmen Anstand gehört. Bei der Lenkung anderer ist eine Hauptsache das Nicht-Sehen-Wollen. Die meisten Dinge muss man unbeachtet hingehen lassen, zwischen Verwandten, Freunden und zumal zwischen Feinden. Alles Übermaß ist widerlich und am meisten bei verdrießlichen Dingen. Das abermals und immer wieder auf einen Verdruss zurückkommen, ist eine Art Verrücktheit. Das Betragen eines jeden wird gemeiniglich ausfallen, nachdem sein Herz und sein Verstand ist. 89. Kenntnis seiner selbst an Sinnesart, an Geist, an Urteil, an Neigungen. Keiner kann Herr über sich sein, wenn er sich nicht zuvor begriffen hat. Spiegel gibt es für das Antlitz, aber keine für die Seele. Daher sei ein solcher das verständige Nachdenken über sich. Allenfalls vergesse man sein äußeres Bild, aber erhalte sich das Innere gegenwärtig, um es zu verbessern, zu vervollkommnen. Man lerne die Kräfte seines Verstandes und seine Feinheit zu Unternehmungen kennen. Man untersuche seine Tapferkeit zum Einlassen in Händel. Man ergründe seine ganze Tiefe und wäge seine sämtlichen Fähigkeiten zu allem. 90. Kunst, lange zu leben, gut leben. Zwei Dinge werden schnell mit dem Leben fertig: Dummheit und Liederlichkeit. Die einen verlieren es, weil sie es zu bewahren nicht den Verstand, die andern, weil sie nicht den Willen haben. Wie Tugend ihr eigner Lohn, ist Laster seine eigne Strafe. Wer eifrig dem Laster lebt, endigt bald im zwiefachen Sinn. Wer eifrig der Tugend lebt, stirbt nie. Die Untadelhaftigkeit der Seele teilt sich dem Leibe mit. Und ein gut geführtes Leben wird nicht nur intensiv, sondern selbst extensiv ein langes sein. Ende von Sentenz 90.